Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. So, heute sind wir aber ganz pünktlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid und eingeschaltet habt. Willkommen zu einer freien Themennacht heute. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, ganz egal. Über was? Telefonnummer 0800 220 50 50 kostenfrei oder mailt domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht ist Sascha. Sascha ist 35. Guten Morgen, Sascha. Moin. Moin. Hi. Weswegen rufst du an, Sascha? Ja, zum einen halt wegen der Themen nach gestern, ne, über die Person, die man so am meisten hasst, beziehungsweise ja, wo der Hass einfach so ausgesprochen stark ist, dass man den nie wieder verzeihen könnte. Mhm. Und ja, ich habe halt einen besten Kumpel gehabt. Mhm. Den habe ich kennengelernt. Ich bin also nach Neunkirchen hingezogen, zusammen mit meiner Frau. Wir waren also schon einige Zeit lang verheiratet. Mhm. Und wir waren also neu in Neunkirchen. Und der Kumpel, der ist Marcel, der war auch neu mit seiner Frau dahin gezogen. Die beiden Töchter von uns, die gingen halt in eine Kindergartengruppe. Mhm. Und somit habe ich ihn dann auch kennengelernt dort. Mhm. Haben uns auch relativ gut verstanden. Wir wurden auch schnell gute Freunde. Mhm. Das war alles soweit ganz gut gewesen. Klar, wie das dann so ist mit der Zeit, hier ist es halt so, dass man das auch hier und da mal was einschläft und dass es auch Probleme gibt und sowas. Und dann redet man halt mit seinem besten Kumpel darüber. Ja. Ja. Und du hast mit deinem besten Kumpel über Eheprobleme gesprochen, dass es sexuell nicht so gut läuft. Nein, das lief alles klasse. Also es ging eigentlich nur so um generelle Probleme. Ach so. Hm. Ja, also ich sag mal, über mein Sexualleben konnte ich mich jetzt nicht beschweren. Ich habe es nicht richtig verstanden, deshalb frage ich nach. Nein, es ging in erster Linie halt so um reguläre Probleme. Okay, man also, redet halt. Das Zuhören und genau. Eingeschlafenes, ja. Ich sag mal, reden, aufeinander zugehen, Unternehmungen und sowas in der Richtung, ist alles ein bisschen weniger geworden halt, ja. So, auf jeden Fall, man redet dann zusammen mit seinem Kumpel drüber. Und er hat mir dann auch so seine Eheprobleme geschildert. Er hatte auch sehr starke Probleme. Mhm. Und letzten Endes war es dann so, dass er dann meiner Frau den Hof machte. Oh. Er wusste also genau, wo er dann anzufassen hatte, damit er sie rumkriegte. Weil du ihm schon viele Sachen erzählt hattest? Ja, ich habe ihm jetzt so einiges gesteckt. Ja. Sag mal, Sascha, ich bin ganz irritiert. Was machst du da gerade? Das klingt so komisch. Ich bin am LKW fahren. Ach, du bist am Fahren. Ah, okay. Ja. So, dann hat er deine Frau angebaggert, obwohl es dein bester Freund ist. Der schlimme Klassiker, muss man schon sagen. Das ist absolut ehrlos. Aber das ist doch nicht alles, das kommt noch schlimmer. Hat denn deine Frau dir das gleich gesagt, dass er... Nein, absolut nicht, nein. Ich war also in der Zeit, ist also anscheinend begonnen, November, Dezember 2010. Mhm. Rausgekommen ist es dann im Oktober 2011. Mhm. Und getrennt haben wir uns im August 2012. Ach, du hast die von deiner Frau getrennt? Ja, Ende Juli, Anfang August haben wir uns getrennt. Jetzt sag bloß, deine Frau ist mit deinem ehemals besten Freund zusammen? Nein, nicht zusammen. Ja, es ist eine ziemlich interessante Geschichte. Weshalb ich ihn auch, es ist ja nicht mehr Grund, dass er halt nicht nur mich betrogen hat, ja. Er ist auch noch, er hat also in absoluter keinster Weise irgendwann mal da berühmten Eier gezeigt, ja, um sich mal irgendwie zu stellen. Das heißt, er hat sich nicht mir gestellt, sprich, mit mir darüber unterhalten, geredet oder in irgendeiner Form. Ganz im Gegenteil, ich habe ihn mal zur Rede gestellt, da kam er damit so ein... Machen wir es mal ein bisschen konkreter. Er hat deine Frau angebaggert. Heißt das, dass deine Frau mit ihm auch etwas hatte? Ja, die hatten was. Das hat deine Frau dir nicht erzählt, das hat er dir nicht erzählt? Nein, das hat mir keiner erzählt. Das kam im Oktober raus. Durch Zufall hatte seine Frau erkannt, also er hat seinen Laptop oder seinen PC da angelassen und seine Frau ist so ein bisschen, kontrollsüchtig. Mhm. Die hat das dann rausbekommen. Genau, die hat das dann rausbekommen und hat sie auf mir dann später reingesteckt. Ja, das lief dann über mehrere Monate, vermute ich mal. Oh ja, das lief halt ab November, Dezember 2010, irgendwann so in dem Zeitraum, sagten dann beide dann irgendwann, ja, beziehungsweise sagte mir das dann meine Frau dann. Und aber du hast gerade gesagt, hast du dich denn wegen dieses Vorfalls von deiner Frau getrennt? Das war dazu und dann halt ja auch der Grund, dass sie halt mit so einigen Sachen dann nicht so richtig klargekommen ist und war das besser für uns. Ja, habt ihr Kinder? Ja, wir haben vier. Ja, vier Kinder? Ja. Dann ist es ja ein großes Drama für euch, dass ihr getrennt seid. Wo sind die vier Kinder? Zwei sind bei mir, zwei sind bei meiner Frau. Mhm. Also ich muss dazu sagen, jetzt abgesehen von diesem Ausrutscher, den meine Frau hat, ich sehe das als Ausrutscher an, ja. Mhm. Ich hasse meine Frau nicht, ganz im Gegenteil. Mhm. Ich habe die nach wie vor lieb, ja. Aber wer hat sich denn da von wem getrennt? Wir haben uns gemeinschaftlich getrennt. Also in erster Linie, klar, ging das dann von mir aus, ne, weil ich halt auch mit den vielen Sachen nicht so klar kam und das halt auch immer wieder hochkam. Mhm. Letzten Endes haben wir dann aber gesagt, es ist dann besser für uns, erstmal getrennte Wege zu gehen, was wir dann auch getan haben. Und September sind wir dann auseinandergezogen, September 2011. Okay, so, jetzt nochmal auf den Freund zurückzukommen. Das war ein guter Freund von dir, vielleicht sogar dein bester Freund. Der hat dir deine Frau quasi ausgespannt, zumindest angebaggert, während ihr noch in der Ehe wart. Wie hat sich euer Verhältnis dann danach, nachdem alles rauskam, entwickelt und verändert? Zwischen mir und meiner Frau oder zwischen mir und meinem Kumpel? Nein, zwischen dir und deinem Freund. Das war sowas von tiefgefroren, dagegen ist Alaska eine Wüste. Also ist es nur tiefgefroren oder gab es auch eine große Eskalation, einen Streit? Dazu kam es nicht, er hat sich nie getraut. Ach so. Er hat sich nie getraut, irgendwie auch einmal unter meinen Augen zu treten. Ne? Ich bin dann da hingefahren irgendwann mal, wollte ihn zur Rede stellen, stand dann unten an der Treppe und hatte dann auch schon mit seiner Frau dann geredet gehabt. Ne? Mhm. Und dann kam er raus mit so einem lustigen Samurai-Schwert in die Tat und hat mich dann damit hat mir dann damit unterschwellig gedroht. Und klar, ich habe dann gesagt, was anders kannst du nicht, ne? Und dann bin ich gegangen. Also das war kein lustiges Schwert, das war ein ernst gemeintes Schwert. Das war ein ernst gemeintes Schwert, ja. Also es gab nie eine Entschuldigung, nie eine Reue, gar nichts. Nein, überhaupt nicht. Ist denn dein Freund mit seiner Frau noch zusammen oder ist das auch kaputt nun? Das kann ich jetzt gar nicht so sagen, weil wie gesagt, die sind doch eine ganze Zeit lang zusammengeblieben und haben auch zusammen gewohnt. Mhm. Okay, das ist nicht mehr dein Thema jetzt, was mit denen los ist, das merke ich schon. Nun hatten wir ja gestern das Thema auch, dass die Leute so zerrüttet sind, dass es keine Versöhnung mehr gibt. Glaubst du, dass es auch jetzt zwischen dir und deinem ehemals besten Freund, wenn man es denn so nennen kann, auch so ist? Nie wieder Versöhnung? Um Gottes Willen, wie gesagt, wenn der irgendwo anfangen würde zu sterben, ich würde mir einen Liegestuhl zu nehmen, ich würde ihn anfeuern zu sterben. Mhm, mh. Na, ich würde... Also der kann von mir sämtliche Krankheiten haben, die es gibt auf dieser Welt. Andererseits, Sascha, natürlich trägt der große Schuld, ganz große Schuld, ganz klar. Es ist einfach eine Sache von es geht auch nicht nur darum, er hätte auch zu meiner Frau stehen müssen. Als ich, wie gesagt, als ich dann angerufen hatte, auch später mal, als ich dann rauskam, habe ich dann gesagt, hör mal zu, weißt du was, hier ist Uschi, sieh zu, dass du holst. Ne? Mhm. Also meine Frau ist unser, irgendwann sprach ich nicht mehr, alle Uschi, ne? Also er hat nicht mal zu ihr hat er dann gestanden hinterher, obwohl er mit ihr angebandelt hat. Nein, überhaupt nicht. Also er hat, er war dann halt bei seiner Frau und ihrer Familie gewesen und am Telefon hat er gesagt, hier, sieh zu, dass du jetzt holst, ne? Weil ich brauch's jetzt auch nicht. Das war also ziemlich am Anfang, wo es rausgekommen ist noch, ja. Mhm. Und er hat also überhaupt nicht den Mut oder den Mumm oder auch im Ansatzweise die Eier dahinter zu stehen und verstehe. Zu holen. Ne? Ich bin ganz auf deiner Seite, was Zorn und Verachtung anbelangt, diesen Mann betreffend. Allerdings muss man ja hinzusagen, aber auch deine Frau hat es mitgemacht und hat dir nichts gesagt. Oh, natürlich. Das war auch nicht viel witziger gewesen. Aber es ist, glaube ich, eine einfache Angelegenheit, seiner Frau zu verzeihen, als seinem besten Kumpel zu verzeihen. Ich habe meiner Frau das natürlich auch nicht. Ja, auf jeden Fall. Also meines Erachtens, ja. Beide schlimm. Also ich finde, nee, das sehe ich nicht so. Finde ich beide schlimm. Ja, es ist schon schlimm, aber man sieht das aus einem anderen Blickwinkel, weil man ja innerhalb der Ehe weiß man ja, was man verkehrt gemacht hat. Ja. Dann kann man verstehen, warum derjenige fremdgegangen ist. Verstehe. Ja? Ich weiß auch, wo meine Fehler lagen. Das ist nicht das Problem. Sascha, habt ihr das denn jetzt mit den Kindern gut geregelt? Ist euer Leben gut geregelt? Ja, also wie gesagt, wir sind also in freundschaftlichen Verhältnissen auseinandergegangen. Mhm. Ja, ich habe auch sehr guten Kontakt, ich sehe sie fast jeden Tag und ich spreche auch jeden Tag so mit ihr und zwei Kinder, ja, also die beiden mittleren, 11 und 12 Jahre sind bei mir und die jüngste und der älteste, 7 und 16 Jahre, die sind also bei meiner Frau. Mhm. Die haben das so entschieden, die Kiddies, gut. Und das war dann für uns okay gewesen. Kann man ja froh sein, dass sich das zumindest diesbezüglich dann so noch gut gefügt hat. Ja, lieber Sascha, danke für deinen Anruf bezüglich dieses Themas nochmal von gestern. Schlussfrage noch, was lernst du daraus? Was ich auch gelernt habe, dass ich garantiert nie wieder irgendjemanden so nah an mich ranlasse bzw. so vertraue. Und was ich auch ganz klar gelernt habe, ich habe damals halt, wie gesagt, für mich war Treue und Ehe was ganz Besonderes, was ganz Wichtiges. Aber das ist heutzutage bin ich einfach nur um die Erfahrung reicher geworden, dass egal welcher Mensch an deiner Seite steht, du immer mit dem Schlimmsten rechnen kommen musst und Also, du bist skeptischer geworden, das höre ich daraus. Sascha, vielen Dank für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Ja, gut, danke. Tschüss, ciao. Das ist natürlich immer so eine Sache, wenn man, ich nenne das, schlecht lernt, dass man dann niemanden mehr an sich ranlässt. Das ist sicherlich auch nicht der Weg. Dass man skeptischer ist, natürlich, das finde ich auch völlig in Ordnung, aber ein neuer Mensch und ein guter oder toller neuer Mensch sollte auch eine gute Chance haben. Finde ich zumindest. Es geht weiter mit Regina. Und Regina ist 49. Guten Morgen, Regina. Morgen, Domian. Regina, was ist dein Thema? Mein Thema ist, dass am Montag meine Tochter sich das Leben genommen hat. Wie alt ist deine Tochter geworden? 27 war sie. Oder wäre sie jetzt geworden, dieses Jahr. Sie hat sich am Montag das Leben genommen. Wie hat sie sich das Leben genommen? Sie ist vom Zug gesprungen. Entschuldigung. Weißt du, warum sie das gemacht hat? Sie hat keinen Sinn mehr im Leben gesehen. Hat sie es so oft vorgehabt, aber sie ist jedes Mal wieder, hat sie den Absprung geschafft und ist zu mir gekommen. Und jetzt habe ich gedacht, sie ist über den Punkt hinweg. Ich habe auch länger nichts von ihr gehört, weil sie neu anfangen wollte. Hat sie dir das so gesagt, dass sie keinen Sinn im Leben mehr sieht? Oder war das? Hat sie oft gesagt, ja. Sie ist von ihrem damaligen Stiefvater missbraucht worden. Und sie ist in der Ausbildung, weil sie ein bisschen stabiler war, gemobbt worden. Und das hat ihr den Rest gegeben. Und da hat sie keinen Sinn mehr in ihrem Leben gesehen. Du sagst, dass sie schon mehrfach kurz davor gewesen war. Ja. Das eben zum, wie kurz davor war sie? Ja, sie wollte einmal von ICE. Das ist Gott sei Dank schon 8 Jahre her. Und wer hat sie dann davon abgehalten? Ja, sie hat wohl doch dann die Angst gekriegt oder ich weiß es nicht, sie ist zu mir dann gekommen und hat mir das dann gesagt. Im Nachhinein dann, ja. Und hat sich dann mir anvertraut. Und war sie denn in einer psychologisch-psychiatrischen Behandlung? Ja, sie war in der MHH in Hannover. Auch jetzt, war sie jetzt auch noch in Betreuung dort, ambulant? Nein, sie war stationär dort. Ach, sie war jetzt stationär dort und hat von da aus den Selbsttötung gemacht. Ja, am Sonntag hat sich ihre Gruppenkollegin das Leben genommen und ist auch vor den Zug gesprungen. Am Montag meine Tochter und am Dienstag noch ein weiterer Jugendlicher. Ach, das heißt, die haben sich unter Umständen abgesprochen untereinander? Ich vermute das. Also egal, mit wem ich spreche, wir vermuten das alle. Aber die Psychologin, wo ich das Abschlussgespräch hatte, die hat das verneint. Die hat gesagt, das kann nicht sein. Das ist ja eine Katastrophe auch für die behandelnde Klinik, wenn drei Menschen sich hintereinander das Leben nehmen. Ja. Hat deine Tochter was hinterlassen? Ich suche schon alles durch. Ich habe ihr Zimmer aufgelöst, das sie in Hannover hatte. Aber du findest nichts. Ich finde in den Akten noch nichts. Ich bin noch am Suchen, aber ich habe es noch nicht gefunden. Ich weiß nicht mehr weiter, ich fühle mich so leer. Und Hast du noch einen Partner im Moment? Ja, ich bin verheiratet. Aber das ist nicht... In guter Ehe. Das ist nicht der Mann, der deine Tochter war? Nein. Mein Mann und ich, wir sind seit 7.07.07 verheiratet und sehr glücklich. Und meine Tochter ist auch immer super. Die beiden sind super miteinander ausgekommen. Darum verstehe ich das alles nicht. Jetzt ist das die Selbsttötung mittels eines Zuges. Also wenn man sich vor einen Zug wirft, ist ja eine sehr dramatische Selbsttötung. Hat sie sich auf die Schienen gelegt oder ist sie auf den Zug zugelaufen? Weißt du das? Nein, ich weiß es. Ja, die Kripo hat es mir gesagt. Also erstmal von der Klinik aus hat sie gesagt, sie geht einkaufen. Und dann ist sie zum Bahnhof gegangen in Hannover. Und da kam ein Nahtzug. Sie muss wohl gewusst haben, dass der da nicht hält. Und hatte 140 km/h. Ja. Du weißt, was ich meine. 2 Schritte vorgegangen und der Lokführer sagt, dann war es passiert. Dann ist sie davor gesprungen. Mein Gott, wie schlimm und wie traurig, Herr Gina. Das tut mir so leid. Ich sehe keinen Sinn mehr im Ganzen. Ich bin leer im Moment. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich war heute zum Bestattungsunternehmen und ich kann einfach nicht mehr. Kannst du deine Tochter noch mal sehen? Nein, das haben wir alle abgeraten. Nicht, wenn man bei 140 km/h vor einen Zug springt. Regina, gestatte mal eine Frage zur Vergangenheit. Du sagst, dass ihr Stiefvater, also der Mann, mit dem du damals zusammen warst, ja, genau, hat sie missbraucht. Ja, ich hatte mich selbstständig gemacht und er hatte gesagt, dass er das Büro macht und ich war im Außendienst tätig. Ja. Ist das damals einmal passiert oder mehr? Nein, ich hatte einen schweren Unfall gehabt. Mir war ein Betrunkener reingefahren. Und ich musste ins Krankenhaus und war lange krank, musste auch oft operiert werden. Und da hat er dann einfach gesagt, er Mutti ist krank, dann musst du eben mit mir ins Bett. Wie alt war deine Tochter da? Ab dem 11. Lebensjahr. Sie hat sich nicht mal mir anvertraut. Und das ging wie lange? 3 Jahre. Sie hat sich nicht mal mir anvertraut, ja, ich habe nichts gemerkt. Weil sie Angst hatte. Wahrscheinlich. Da mache ich mir auch so dolle Vorwürfe. Und jetzt um die Situation mache ich mir auch Vorwürfe. Wann? Wie alt war sie denn? Das ging also von ihrem 11. bis 13. Lebensjahr. Ja. Wie alt war sie, als sie zum ersten Mal gesprochen hat? Da war sie 14. Ah ja. Und dann hat sie es dir gesagt. Ja, ich habe... Jemanden ist das aus meinem Bekanntenkreis aufgefallen, dass was nicht stimmen kann. Und ich hatte Probleme dann mit meinem Mann gehabt, weil ich noch nicht laufen konnte. Ich hatte einen kompletten Kniescheibenabriss. Ja. Und dann ging ganz lange. Als sie dir das gesagt hat, hast du das sofort... Ich habe gesagt, irgendwas stimmt nicht. Ich sage, ich bin nur froh, weil man mir den Tipp gegeben hat, das so zu sagen. Ich bin nur froh, wie ich im Krankenhaus war, dass du gut aufgehoben warst. Und da hat sie abrupt den Kopf runtergemacht und ich wusste, was passiert war. Das heißt, du hast ja auch dann gleich geglaubt. Ja, total. Er hat ihr zweimal eingeredet, Mama, steck dich ins Heim, die glaubt dir nicht. Was ist denn dann passiert, nachdem sie gesprochen hat? Ich bin sofort hat? Mit ihr ins Frauenhaus. Ah ja. Ich bin sofort weg. Und ich hast dich von dem getrennt? Und habe mich sofort wegbringen lassen. Er war Gott sei Dank auch nicht in der Wohnung und ich habe mich gleich wegbringen lassen. Hast du den Mann angezeigt? Ja, er hat im Gefängnis gesessen und ist auch Gott sei Dank schon verstorben. Regina, diese schlimme Zeit war, während du oft im Krankenhaus warst. Also er hat das gemacht, während du oft im Krankenhaus warst. Ja, genau. Ich frage das deshalb nochmal, um mir auch klar zu machen, dass du das vielleicht wirklich nicht mitbekommen konntest. Nein, habe ich nicht. Ich war ja nicht da. Genau. Wie lange waren denn deine Krankenhausaufenthalte damals? Das eine Mal waren 1,5 Monate. Und dann waren es eben kurze Abstände. Mhm. Das heißt, wenn noch Schrauben oder so rausgemacht wurden, das waren dann nur ein paar Tage. Du warst mit der Krankheit, mit dem Unfall beschäftigt. Genau. Und hast das nicht mitbekommen. Und aber Regina, dann hast du ja schon mal, als sie dir das gesagt hat, du hast ja sofort dein Kind verstanden. Das ist doch ja. Toll. Und du hast sofort das Richtige gemacht damals. Ich habe ihn sofort festnehmen lassen. Ja, ich habe gesagt, wenn ich dem begegne, ich bringe ihn um. Ja. Ich sage, ich laufe amok. Da geht kein Weg dran vorüber. Genau, du bist ins Frauenhaus gegangen, du hast ihn angezeigt. Was meinst du, wie oft ich hier Geschichten höre, wo die Frauen dann ihren Kindern nicht glauben und es dann nochmal da gehen bei mir alle Antennen hoch, wenn ich das sehe bei dir. Da kann ich nicht ruhig sitzen bleiben. Da muss ich Fernsehen ausmachen, weil sowas gibt's gar nicht, dass man seinem Kind nicht glauben kann. Ja, deshalb hast du damals ja, das war ein großes Unglück, was auf euch niedergekommen ist durch diesen Mann. Aber du hast, als du dann kapiert hast, was los ist, hast du ja das Richtige getan. Also trifft dich keine Schuld an diesem Land. Ja, es konnte kommen, was wollte. Meine Kinder, kein Mann kann so schön sein, dass der über meinen Kindern steht. Mhm. Meine Kinder sind mein Leben. Wie war dann später dein Verhältnis bis zum Tod deiner Tochter, zu deiner Tochter? Ja, es gab immer Auf und Abs, ne? Mhm. Sie hat mit Nacht vor mir gestanden und wollte sich abstechen. Ich bin mit ihr durch die Hölle gegangen. Du mir, ich kann es gar nicht alles aufzeigen. Mhm. Ich bin über 2 Jahre mit meinem jetzigen Mann, der sehr, sehr lieb ist und der mir meine Kindheit entschädigt und alles für mich macht. Und ich bin behindert. Ich sitze im Rollstuhl und er macht alles für mich. Er macht alles. Er ist selber krank und er hat für meine Tochter und für mich alles getan. Immer. Das muss man dann ja auch sagen, dass das in all dem Unglück auch ein großes Lebensglück ist, dass du deinen Partner hast. Und dass ich habe den besten Mann, den sich eine Frau wünschen kann. Ja, und dass jetzt in der schweren, schweren Zeit dein Partner auch an deiner Seite steht. Ja, er ist schon wieder im Bett, aber er schläft nicht. Abends kommt der Zusammenbruch bei ihm. Irina, ich wollte dir gerade noch was sagen. Jeder Mensch auf der Welt versteht, dass du absolut verzweifelt bist. Jeder Mensch. Jeder. Und jeder Mensch kann auch verstehen, dass du in der Situation jetzt denkst, es geht nicht weiter, ich kann nicht mehr. Das versteht jeder, ich verstehe das auch. Aber ich bin ganz sicher, dass es nicht im Sinne deiner Tochter gewesen wäre, wenn du jetzt auch alles hinschmeißt. Ich weiß es nicht. Ich bin ganz sicher. Ich bin ganz sicher, dass sie das nicht gewollt hätte. Ich weiß es nicht. Ich bin hier fast fix so fertig und total verzweifelt. Domian, so oft wie ich sage, warum? Ich verstehe es doch nicht, warum? Aber alle sagen, ich darf nicht die Warum-Frage stellen, die beantwortet sie mir nicht mehr. Nein. Alle. Aber ich fühle mich schuldig, ich muss irgendwo versagt haben, sonst wäre ich ihr doch nahe gewesen. Warum ist sie denn nicht gekommen? Regina, wie du das jetzt geschildert hast, standst du ihr so unfassbar nah, aber sie war so gefangen in ihrem Unglück, dass selbst du mit der großen Liebe der Mutter nicht an sie herankommen konntest. Und das trifft dich keine Schuld. Es ist einfach ein Schicksal, ein Unglück. Es trifft dich keine Schuld. Regina, hast du jetzt im Moment jemanden außer deinem Partner, der sich so ein bisschen auf dich kümmert? Niemand. Ich habe niemanden. Ich finde, das ist ganz, ganz, ganz wichtig jetzt, dass du jemanden hast. Und wir werden uns jetzt im Hintergrund schlau machen für dich und rufen dich auch nochmal an. Dann kannst du in Ruhe mit meinem Psychologen, dem Peter, sprechen. Man hat mir auch schon gesagt, heute eine Bekannte wollte mir eine Telefonnummer geben. Aber ich habe die Frau noch nicht erreicht und die Frau hat zu ihr auch gesagt, zu meiner Bekannten, es wäre unfassbar, dass ich alleine stehen würde und alleine gehen würde. Das könnte man gar nicht verstehen. Man müsste mir zur Seite stehen. Ja, das finde ich auch. Und wir werden dir die entsprechenden Ansprechpartner und Telefonnummern gleich geben. Ja. Ich möchte dir aber auch wirklich jetzt nochmal aus tiefem Herzen mein Beileid aussprechen. Danke, Domian. Ich bin ein großer Fan von dir und du hast mir schon mal in meiner Situation geholfen. Da ging es um meine Zähne. Versuche bei allem, das möchte ich dir noch sagen, bevor ich mich jetzt verabschiede von dir, versuche bei allem zu überdenken, was der Wunsch deiner Tochter wäre. Ich glaube, das ist immer ein guter Leitfaden, wenn man ganz traurig ist und wenn man in tiefer Trauer ist. Es hilft ein wenig, es hilft nicht wirklich, ich weiß, aber ein wenig hilft es. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Mm-hmm. So, Regina, jetzt bitte ich dich aufzulegen. Dann wirst du von meinem netten Kollegen, dem Peter, zurückgerufen. Alles klar, Domian, und danke, dass du für mich Zeit hattest, dass ich mit dir reden konnte. Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Alles Gute und viel, viel, viel Kraft wünsche ich dir. Für dich auch und bleib, wie du bist. Liebe Regina, du legst auf und wir melden uns gleich. Ja, okay. Tschüss. Danke, Domian. Tschüss. Tschüss. Wir machen weiter mit Michael. Und Michael ist 49. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Hallo Michael. Hörst du mich? Ja, ich habe schon öfter mal mit Leuten gesprochen über die rheumatische Erkrankung Fibromyalgie. Kannst du dich daran, was ich meine? Oh, die Leitung ist ganz schlecht, Michael. Kannst du irgendwie vielleicht ans Fenster gehen oder so? Es brach gerade weg. Sagst du netterweise deinen Satz nochmal, den Anfangssatz? Ich sag, du hast doch schon öfter mal mit Leuten gesprochen, die diese Erkrankung rheumatische Fibromyalgie haben. Ja, hab ich erinnert mich. Ja. Und solchen Leuten wollte ich eigentlich ganz gerne mal aus meiner Erfahrung und wie das in meinem Werdegang meiner Krankheit geht. Das heißt, du leidest auch an dieser Erkrankung? Ja, und bei mir ist das schon seit über 30 Jahren so. Ja, vielleicht erklärst du nochmal den Menschen, die nicht genau wissen, was diese Erkrankung bedeutet. Vielleicht erklärst du sie bitte nochmal. Ja, diese Erkrankung bedeutet, dass alle Ärzte glauben, dass man keinen Rheuma hat, dass man keine rheumatische Erkrankung hat. Und in Wirklichkeit hat man aber eine rheumatische Erkrankung, aber die ist nicht im Blutbild zu sehen und die ist auch nicht gentechnisch bis jetzt noch nicht feststellbar. Mhm. Wie zeigt sich diese Erkrankung bei dir? Also sehr oft wird die Erkrankung verwechselt mit Muskelrheumatismus. Das heißt, dass in der Muskulatur, in den Bändern und Sehnen Entzündungen stattfinden, mhm, die den Körper beeinträchtigen. Mhm. Bei der Fibromyalgie gibt es dort aber keine Entzündung, auch wenn da immer nachgesucht wird von den Ärzten. Mhm. Und deswegen ist es sehr schwierig, das zwischen normalem Rheuma, also diesem entzündlichen Rheuma und den Fibromyalgie-Rheumatikern zu unterscheiden. Okay, aber wie macht sich die Erkrankung denn bei dir bemerkbar? Wie kannst du es beschreiben? Durch extreme muskuläre Schmerzen. Ja. Muskulär heißt im ganzen Körper, wo Muskeln sind. Im gesamten kompletten Muskelapparat, ja. Das heißt also nicht nur die großen Muskelgruppen, sondern auch alle kleinen Muskeln, alle gerade die an der Wirbelsäule dran sitzen. Auch im Gesicht? Die Wirbelsäule gerade halten und die Wirbelsäule aufrecht halten. Ja, auch im Gesicht? Auch im Gesicht, auch gerade bei mir zum Beispiel die Kaumuskeln. Die Kaumuskeln? Hm. Ja, meine Kiefer. Ich frage immer ein bisschen nach, weil die Leitung wirklich so schlecht ist, dass ich mich sehr anstrengen muss, dich zu verstehen. Also auch die Kaumuskulatur ist auch betroffen? Die Kaumuskulatur bei mir ist auch betroffen, ja. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt eine halbe Stunde Kaugummi kauen würde, würde ich Kieferschmerzen und Kopfschmerzen kriegen. Also ich bin nicht in der Lage, ein Kaugummi zu kauen. Mhm. Nur mal so als Beispiel. Dann sind die Muskeln sofort nach einer halben Stunde sind die praktisch überlastet. Ja. Gibt es Phasen oder Tage oder sogar oder Stunden oder sogar Tage, wo du schmerzfrei bist? Nein, schmerzfrei bin ich nie. Schmerzfrei kann ich nur werden, wenn ich dementsprechende Medikamente zu mir nehme. Also das heißt, dass die Schmerzen blockiert werden. Jetzt im Moment mache ich wieder eine Kur von 42 Tagen, wo ich 42 Tage ein Opiat kriege. Ja. Dass ich alle 24 Stunden nehmen muss. Mhm. Aber in der Zeit kann man natürlich, so wie sag ich mal, am Straßenverkehr nicht teilnehmen, außer zu Fuß. Mhm. Das beeinträchtigt einen dann schon. Dann hat man natürlich wenig Schmerzen, noch ein bisschen, aber so, dass man das aushalten kann. Man ist auch in der Lage, zum Teil ein bisschen Sport, also medizinisches Training zu machen und Krankengymnastik zu machen und solche Sachen. Mhm. Aber ganz weg gehen die Schmerzen nicht. Also da müsste man schon Morphium kriegen. Das habe ich auch schon mal eine Zeit lang gekriegt, probeweise im Krankenhaus. Mhm. Aber das ist ja keine Dauerlösung. Vor allem nicht, wenn man dementsprechend jung ist. Ja, wenn du in so einer Schmerzphase bist, so einer starken Schmerzphase, wie kann ich mir das vorstellen? Was kannst du nicht tun? Ja, ich kann mich noch selbstständig bewegen und kann selbstständig aufs Klo gehen. Ich bin auch nicht behindert oder brauche auch nicht Pflege oder irgendwie sowas. So weit ist das nicht. Mhm. Aber es gibt eben Zustände im gewissen hohen Alter, wenn diese Erkrankung weit genug fortgeschritten ist, wo das dazu durchaus kommen kann. Also es gibt Leute, die mit dieser Erkrankung Fibromyalgie tatsächlich schon mit 30 im Rollstuhl sitzen, mhm, weil der Körper an Muskulatur fast alles abgebaut hat, was noch irgendwie vorhanden war und die einfach aus Schwäche nicht mehr selbstständig laufen und stehen und sich bewegen können, sich anziehen können und so weiter. Ah ja, das kann durchaus entstehen. Ja, entschuldige, wenn ich noch frage. Das heißt, ein Merkmal dieser Erkrankung ist auch, dass, also neben den starken Schmerzen, dass sich die Muskulatur abbaut. Ja, die bildet sich zurück. Man glaubt, also eine Zeit lang, man glaubt wirklich, man hat Muskelschwund. Mhm. Das glaubt man nach einer. Also wenn man das so 10 Jahre lang hat, ich war zum Beispiel mit 18 bis 20 nur um die 45 bis 48 Kilo schwer. Da haben alle behauptet, ich bin magersüchtig. Mhm. Dann hat man erst mit 25, 26 festgestellt, dass ich eine extreme Laktoseintoleranz habe, also so eine richtig extreme, also dass ich überhaupt gar keine Milchzuckerarten trennen kann und kein Milcheiweiß im Körper trennen kann im Darm. Und dann hat man festgestellt, dass ich fast überhaupt gar keine tierischen Eiweiße vertragen kann und dadurch eine muskuläre Mangelernährung habe. Mhm. Und deswegen nennen die das dann auch sekundäre Fibromyalgie, also entstehend durch diese Erkrankung. Ist diese Erkrankung, du leidest seit 30 Jahren jetzt daran, sagst du, ist die im Laufe der 30 Jahre schlimmer geworden? Ja, sie ist im Laufe der 30 Jahre schlimmer geworden, aber ich habe es auch geschafft, einen Weg zu finden, dagegen anzukämpfen. Also ich habe es geschafft, meine Muskulatur durch, ich weiß nicht, wenn du sowas kennst, sowas wie Astronautennahrung. Das ist also für Leute, die ja, immer allergisch reagieren. Ja, ja. Und eine Zeit lang hat das auch die Krankenkasse bezahlt. Aber ich habe... Dann durfte ich ein paar Kilo aufbauen und dann haben die das natürlich nicht mehr bezahlt, weil der Kram zu teuer ist. Mhm. Und wenn man da ein gewisses Gewicht wieder erreicht hat, da muss man das danach selber weiter finanzieren. Verstehe. Und ich habe dann irgendwann auch mit Muskelaufbaupräparaten, also wie Leistungssportler das auch machen, also nicht mit Anabolika, sondern mit Sojaeiweiß, weil ich Sojaeiweiß verkraften konnte, hochkonzentriert Sojaeiweiß gefordert in Milchdrinks und so weiter, also selbstgemachte Sachen. Mhm. Und habe mich auch einen Teil dann vegetarisch ernährt und bin vom Fleisch weitgehend weggegangen. Okay, aber es heißt, also, dass es keine Medikamente gegen diese Erkrankung gibt. Nee, ich weiß, welche Medikamente es dagegen gibt oder welche dagegen verschrieben und verordnet werden. Ist nur die Frage, ob die wirklich helfen. Die bekämpfen also nur Symptome. Ja. Also ich weiß, dass die meisten Fibromyalgie-Leute, vor allem Frauen, weil das ja eigentlich eine Erkrankung ist, die fast nur bei Frauen vorhanden ist, die also ganz wenig Männer nur haben, die kriegen alle Lidocain. Das ist eine Art von Psychopharmakum. Und das drückt den Muskeltonus runter, dadurch sind die Verspannungen im Körper nicht mehr so hoch und dadurch ist der Leidensdruck geringer. Aber es heilt eben nicht. Es ist kein Heilmittel. Dann ist natürlich ein Haufen Schmerzmittel. Ja. Was ich jetzt mache, ist, ich lasse mich minimalinvasiv behandeln. Das heißt, ich gehe regelmäßig einmal bis zweimal ins Jahr ins Krankenhaus und lasse mir da an den Stellen an der Wirbelsäule, wo die Schmerzleiten in Nerven rauskommen, die Schmerzleiten in Nerven veröden. Moment, das habe ich nicht verstanden. Du gehst ins Krankenhaus und was machst du da? Ich lasse mir die schmerzleitenden Nerven. Es gibt da die Nerven, die Bewegungsapparate steuern. Und dann gibt es die Nerven, die den Schmerz leiten. Die schmerzleitenden Nerven lässt du? Genau. Die lasse ich betäuben, verölen. Ach, die lässt du betäuben, verölen. Ich verstehe. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Welche Auswirkungen hat diese Erkrankung auf dein normales Leben? Zum Beispiel Beziehung. Bist du in einer Beziehung? Ja, ich war 29 Jahre in einer Beziehung und bin jetzt seit ungefähr einem Jahr geschieden, seit 3-4 Jahren in Trennung und seit einem Jahr jetzt offiziell geschieden. Mhm. Und ja, gut, beeinflusst hat diese Erkrankung die Beziehung natürlich auch. Mhm. Hast du Kinder? Und beeinflusst hat das mein Erwerbsleben. Ich bin seit 1998 erwerbsunfähig durch diese Erkrankung. Ja. Hast du Kinder? Ja, ich habe eine erwachsene Tochter von 23 und eine Tochter von 17. Ja, das glaube ich, kann ich mir schon gut vorstellen, dass das natürlich auch eine schwere Belastung für eine Beziehung ist, wenn ein Teil so immer mit einer Krankheit belastet ist, immer Schmerzen hat. Das schlägt ja eben auch auf deine Stimmung nieder. Du konntest ja in diesen vielen Jahrzehnten nie mal ganz, wahrscheinlich äußerst selten mal ganz entspannt und fröhlich sein. Ja, so solche Momente gibt es zwischendurch auch, aber die sind eben nicht so oft. Aber ich habe eben immer dagegen angekämpft. Ne? Ich bin einer der wenigen. Früher hat man immer gesagt, die ganzen Rheumatiker haben gesagt, man darf kein muskuläres Training machen. Mhm. Man darf den Muskel nicht reizen. Mhm. Und irgendwann hatte ich so die Nase voll, dass ich gesagt habe, jetzt fange ich damit an, jetzt reiz ich die Muskulatur, weil ich nämlich schon bei 45 Kilo angekommen war und habe gesagt, das geht nicht mehr so weiter. Und es war für dich der richtige Weg und es hat dir geholfen? Ja, ein Stück weit. Ich habe dann den richtigen Krankengymnasten gefunden, der früher auch mal im Leistungssport tätig war und der sich auch mit Leistungssportler auskennt. Mhm. Und der hat mir gesagt, komischerweise, es gibt sehr viele Leistungssportler, die da nicht drüber reden. Wenn die irgendwann aufhören, dann geht das los. Ja, das ist natürlich ein Tabu. Seine persönliche Vermutung, das kann er natürlich nicht nachweisen, aber er hat so viele Sportler im Leben schon behandelt, auch Sportler aus der Bundesliga und so weiter und Sportler behandelt und hat gesagt, meistens tritt das bei den Leuten auf, die schlagartig durch einen Unfall, durch einen Schicksalsschlag oder durch irgendwas aufhören mussten. Gibt es einen Auslöser bei dir? Wahrscheinlich, kann man nur vermuten. Ich habe ziemlich viel Sport getrieben, bis ich knapp 20 war, dann musste ich damit aufhören aus Arbeitsgründen. Mhm. Und dann fing das so an, dass ich so schlagartig abgenommen habe. Mhm. Und dann hatte man als erstes vermutet bei mir, dass ich Morbus Crohn habe. Ich weiß nicht, ob das kennst als Magen- und Darmerkrankung. Ja. Das ist mit einer der schwersten Magen- und Darmerkrankungen, wo man wirklich bald verhungern kann. Ja. Das schlagartig kommt in Schieben. Ja. Vermutet man immer noch bei mir, ist immer noch nicht ganz klar, ob ich es habe oder nicht habe oder ob das der Auslöser sogar der Fibromyalgie ist. Mhm. Das ist immer noch nicht so ganz klar, weil die Leute landen immer letztendlich meistens in Bremen im Rheumaklinikum. Mhm. Und da werden Magen- und Darm- und Rheumapatienten fast gleichzeitig behandelt. Und also ich mag schon, dass es eine sehr, ja. sehr noch eine Krankheit ist mit vielen Fragen und wo noch vieles geklärt werden muss. Michael, ich danke dir, dass wir nochmal durch dich jetzt auch noch einen Einblick in die Erkrankung nehmen konnten. Du hast recht, wir haben schon einige Mal darüber gesprochen, aber auf jeden Fall danke. Ich habe schon viele verzweifelte Leute bei dir gehört, die im Prinzip nicht wissen, was sie tun sollen und nicht wissen, was sie machen sollen. Ja. Und ich kann da nur ein, zwei wenige Tipps geben. Bei Frauen ist das tatsächlich so, das weiß man mittlerweile, das ist man noch nicht ganz nachgewiesen, aber das weiß man mittlerweile ungefähr, dass in dem Moment, wo die Pille absetzen, diese Fibromyalgie-Rheumaschübe wieder stark sich wiederholen. Mhm. Und wenn die selbst im hohen Alter die Pille weiternehmen über die Wechseljahre hinaus, dann, wenn die Hormongeschichte stimmt bei der Frau im Körper, dann geht diese Fibromyalgie immer weiter zurück. Das kann sogar angehen, dass sie dann aufhört. Ja, okay, das ist auch nochmal ein Hinweis. Vielen Dank. Gut, Michael, vielen Dank für deinen Anruf und für die Informationen und den Einblick, den du uns gegeben hast. Und dir wünsche ich alles Gute, dass du so einigermaßen stabil und fit bleibst. Okay. Michael, alles tschüss. Klar. Ciao. Jo, tschüss. Ciao. Wir haben 1.36 Uhr und es geht weiter mit Marc. Marc ist 21. Guten Morgen, Marc. Hallo, Domian. Hallo, Marc. Um was geht's bei dir? Ja, also ich fange am besten ganz vorne an. Also es geht also grob zusammengefasst darum, dass ich einen Streich in der Schule ja begangen habe und der jetzt so ein bisschen mein Leben mitbestimmt. Ein Streich in der Schule? Ja, also das war schon in der Oberstufe. Bist du noch in der Schule? Nee, jetzt nicht mehr. Nee, gerade nicht. Ich habe halt in der 11. Klasse müsste es gewesen sein. Ich hatte so einen kleinen Disput mit meiner Lehrerin und habe dann eben, ja, als sie dann den Raum verlassen hat zum Kopieren oder so, hatten sich so die ganze Klasse im Plenum so sich dann eben gedacht, jetzt müssen wir irgendwas machen, um das Thema zu zeigen, weil ich eben so einen Streit mit der hatte über irgendwas Triviales. Mhm. Und ja, die hat da halt vorne am Tisch so eine Tasse Tee stehen gehabt, den sie sich kurz vorher geholt hat. Mhm. Und dann meinte jemand halt in der Klasse, ja, schmeißt da jemand Kreide rein oder sowas. Mhm. Ja, das hat dann halt niemand gemacht, aber ich habe da mir gedacht, da musst du jetzt wirklich was machen, du bist so sauer auf die, der musst du jetzt irgendwie das heimzahlen. Mhm. Und dann bin ich eben nach vorne gegangen, habe überlegt und dann habe ich mich dann schlussendlich dazu entschlossen, auch nach den Rufen der anderen, dass ich eben, ja, mehr oder weniger mein Glied da kurz reinhalte, damit ich der Held der Klasse bin und, Wie bitte? Du hast deinen Penis in die Teetasse gehalten? Ja, mehr oder weniger. Vor der versammelten Klasse? Ja, also ich habe mich so gedreht, dass es nur nicht jeder sehen konnte. Also stand einer daneben praktisch so, um das zu überprüfen, mehr oder weniger. War der Tee heiß? Nee, nicht mehr so ganz. Gut, hast du dein Glied da reingetunkt und dann? Ja, dann einfach wieder rausgezogen und dann war es das ja schon mehr oder weniger. Aber du hast nicht da reingepieselt? Nein, habe ich nicht gemacht. Nein. Aber ja, das hat dann eben, das ist ja auch eigentlich nicht das Hauptproblem jetzt, diese ganze Sache. Also das hat dann, natürlich fand das dann jeder lustig und ich war einen Tag lang der Held. Mhm. Und dann kam unsere Lehrerin auch noch in der Pause dann zu uns und wie wir da standen und wollte uns noch irgendwas sagen wegen dem Unterricht. Und da hatte sie dieselbe Tasse in der Hand und die war natürlich dann leer. Und das hat dann natürlich auch jeder noch lustiger gefunden, aber... Das heißt, sie hat den Tee dann auch irgendwie getrunken? Ja. Habt ihr das gesehen, dass sie den Tee getrunken hat? Ja, also das haben wir uns gedacht, wenn die Tasse leer ist, wenn sie noch bei sich hatte. Ja, ich dachte, dass sie vor der Klasse den Tee getrunken hat. Nee, das hat sie nicht. Also das. Aber ich habe es so verstanden, die Tasse Tee stand da vorne auf dem Pult. Das war schon so. Ja, sie kam dann auch zurück vom Drucken, aber sie hat den Tee dann nicht mehr angerührt, weil sie so fixiert darauf war, die letzten Minuten vom Unterricht zu Ende zu bringen, dass sie den wahrscheinlich dann später leer getrunken hat. Vielleicht so. Hat sie noch weggekippt, man weiß es nicht. Ja, ich weiß nicht, aber das hätte sie von niemandem erwartet, dass da irgendwer Mist macht, weil wir eigentlich relativ ordentlich waren. Okay. Ja, aber auf jeden Fall, das ist ja nicht eigentlich die eigentliche Sache. Das Ganze hat mir auch so einen Spitznamen eingebracht. Den kann ich jetzt vielleicht nicht sagen, weil das was mit meinem Nachnamen zu tun hat. Aber das ist hat eben perfekt zu einer Teesorte gepasst, zu einer bestimmten. Hm. Und da hat sich dann eben direkt ein Spitzname gebildet, eben nach dieser Teesorte. Und mit dem wurde ich dann teilweise, also relativ lange auch dann gerufen. Ja. Aber das ist... Schade, dass du das nicht sagen kannst, aber ich verstehe schon, dann ist dein Nachname bekannt. Das ist jetzt halt aber dann inzwischen schon 3 Jahre her und heute ist es immer noch so, dass mich Freunde bei anderen mit dieser Geschichte vorstellen oder dass Leute ja, dass ich darauf reduziert werde, was ich damals gemacht habe. Einfach, weil das eine lustige Geschichte ist. Oder also die sagen dann, das ist ein anderer Begriff, ich könnte ja sagen, der Penismark oder so. Ja. So stellen die dich dann vor. Ja, genau. Ja. Und das ist halt... Bis heute. Ja, genau. Und das ist halt problematisch. Und das hat halt schon Ausmaß angenommen, dass Leute, Kollegen auf der Arbeit, die ich vorher, ich mache ein SSJ momentan, und da habe ich eben auch Kollegen, und ja, dass die mich drauf ansprechen, obwohl ich die Menschen vorher nie gesehen habe und dass sie das nie selbst mitbekommen haben. Aber das ist im Gespräch dann eben rausgekommen, dass er davon auch gehört hatte, von dieser Aktion. Und da meinte er eben, ja, du warst das, der an der Schule das gemacht hat. Und obwohl er gar nichts damit zu tun hat, hat das über irgendeinen Freundesfreund oder so mitbekommen. Ja, weil es ja wirklich auch kurios ist. Aber ist es denn schlimm? Schmunzelt man nicht darüber, also, und sagt, ja, ich war's und die Sache ist gut? Das ist halt nicht so leicht. Das ist je nach Person, wo man ist, wenn man auf einer Feier oder so ist, dann können die Leute da so viel nachfragen, dass einem das wirklich auf den Nerv geht. Deswegen rufe ich überhaupt an, weil das wirklich irgendwie mich belastet, dass ich. Ja, ich verstehe schon, aber das ist natürlich sehr schwer, da rauszukommen. Ja. In deinem Umfeld wissen alle diese kuriose, im ersten Moment ist es ja auch eine witzige Geschichte. Und ja, ich kann in meinem Freundeskreis keinen kennenlernen, ohne dass er das hört und dann auch voreingenommen ist. Aber letztendlich, Marc, die entscheidende Frage ist doch, wird das mal so gesagt und dann ist die Sache vergessen, oder? Nein, das wird immer wieder aufgerollt und jedes Mal, wenn irgendwie wer Neues dazu kommt, wird es wieder erzählt und. Gut, dann kannst du doch, also das Einzige, was man da machen kann, ist, dass man sagt, okay, das war ich, aber nur so gut, Schluss aus. Dass du dich gar nicht mehr auf ein weiteres Erzählen einlässt. Ja, also das klappt auch nicht so richtig. Dann sagen wir mal, ach Marc, und dann werden irgendwie noch andere Sachen erzählt. Aber das Hauptproblem ist einfach, dass die Menschen dadurch ein ganz anderes Bild von mir kriegen, durch so eine Sache, die ich gemacht habe. Ja, aber dann musst du durch dein jetziges Verhalten dafür sorgen, dass sie ein anderes Bild kriegen. Anders geht's nicht. Du kannst nicht das beklagen, dass das alle wissen und dass die dich ansprechen. So sind die Menschen. Das ist eine spektakuläre Geschichte, die hängt einem an. Was meinst du, wie oft ich, und das Ganze ist mittlerweile 17 Jahre her, angesprochen werde auf meinen Hackfleischmann, der hier mal angerufen hat. Wenn ich darüber angesprochen werde, dann habe ich auch keinen Bock mehr darüber zu reden. Ja. In Interviews sage ich dann schon immer, nee, komm Jungs, nicht nochmal die Geschichte, gehen wir mal zu anderen Sachen über. Ja. So kannst du es auch machen. Und irgendwann sind die Leute auch müde, das immer wieder anzusprechen. Es ist ja nur auch nicht so spektakulär. Irgendein Schülerstreich ist es gewesen. Ja, also eigentlich ist es ja was relativ Normales. Ich würde das relativ schnell abbügeln und zu einem anderen Thema kommen. Und wenn ich nochmal nachhaken, dann sagst du, komm Leute, kein Bock, ist vier oder drei Jahre her, das ist nicht mehr meine Gegenwart. Ja, also es ist halt trotzdem wirklich, ich weiß halt auch nicht, wie ich das meinen Freunden am besten sagen soll, dass sie das lassen sollen. Ja, sag's ihnen doch einmal ganz einfach, dass du keinen Bock mehr hast. Also das habe ich ja alles schon probiert und das geht dann halt einfach dann immer weiter. Ihr wisst mal, wenn ich irgendwie was mit denen zu tun habe, kommt das dann direkt bei der nächsten Person, die ankommt, dann wieder hin. Und dann finden die es halt praktisch noch lustig, das den Leuten zu erzählen. Ja, aber was sind denn das für Freunde? Denen kannst du das da auch einmal mal so klar erklären, dass es dir aus den Ohren rauskommt, die Geschichte. Und dass es jetzt auch mal gut ist. Das kannst du dir nur noch mal so sagen, so richtig, also wirklich ganz klar. Und bei der nächsten Person, die dich anspricht, dann sagst du, nee, komm, kein Bock. War lustig, aber ist vorbei. Ich weiß halt nicht. Ich war halt schon so weit, dass ich wegen der Sache einfach auch keine Lust mehr auf die Leute hatte. Und das ist für mich das echt. Mhm. Ich weiß nicht, das ist so eine alberne Sache und die hat dann eben so eine große Auswirkung auf vieles. Und das fühlt mich dann einfach halt wirklich schlecht. Und das ist einfach nur wegen so einer bescheuerten Sache, die eigentlich jedem mal in seinem Leben irgendwie was Albernes macht. Ja, aber Marc, lass uns nicht drüber jammern. Ja, natürlich. So schlimm ist es auch nicht. Ja. Da wollen wir die Kirche im Dorf lassen. Es gibt schlimmere Geschichten. Ja. Nochmal, ich kann verstehen, dass einem das auf die Nerven geht. Das liegt wie in ganz vielen Sachen im Leben, wie selbstbewusst und entschieden man reagiert. Irgendwann, wenn du wirklich böse mal reagierst, haben die Schiss überhaupt, das zu thematisieren. Ende der Debatte. Ja. Weißt du? So machen wir es jetzt auch. Okay. Darf ich noch jemanden grüßen? Nein, lieber Marc, bitte nicht. Dann wird das hier eine Grußsendung. Und alle anderen langweilen sich zu Tode. Okay. Du akzeptierst das. Das finde ich sehr nett. Ja, dann grüße ich noch Daniel. Ja, nee. Das ist, Link ist das. Ich sag's ihm noch, ich erkläre es ihm noch und dann sagt er es trotzdem. Das ist wirklich Link. Das kann ich nicht leiden. Wirklich. Und ich lobe ihn auch noch, dass er es akzeptiert. Und dann quatscht das doch dann so rein. Penismark, Mann. So, mit wem machen wir weiter? Tobias ist 23. Guten Morgen, Tobias. Ja, guten Morgen, Domian. So, Tobias, über was reden wir beide? Wir reden über einen Arbeitgeber, der sein Gehalt an die Arbeitnehmer nicht zahlt. Oh, ich schlussfolge mal eben, es geht um deinen Arbeitgeber. Ja, genau. Der zahlt nicht dein Gehalt. Nee. Warum nicht? Er kann nicht zahlen, weil er das Geld einfach für sich selbst verwendet und ja. Also wir wollen jetzt hier keine Namen nennen, das ist hier klar, ne? Ja, nee, möchte ich auch nicht. Nein, das machen wir nicht. Aber wir können ja so ein bisschen über diesen Arbeitgeber abstrakt reden. Ist das ein großer Arbeitgeber? Es ist eher ein kleiner Arbeitgeber und er möchte gerne groß sein, aber er kann es nicht. Wie viele Menschen arbeiten denn da? Da arbeiten zurzeit 6 Menschen. Ach so, da ist ein kleiner, ein sehr kleiner Arbeitgeber. Und wie lange arbeitest du schon da? Seit November 2012, also noch nicht ganz so lange. Und wie viele Monatsgehälter stehen jetzt noch aus? Es sind 1,5 Monatsgehälter, die noch ausstehen. Ja. Und das Problem ist, ich habe mittlerweile einen Anwalt, der sagt, ja, nach 2 Monatsgehältern kann man die Arbeit niederlegen und man kriegt trotzdem Gehalt, aber er zahlt immer so viel, dass es irgendwie knapp unter 2 sind und Also er trickst herum. Richtig. Und du bist nicht nur du betroffen, sondern auch noch die anderen paar Leute da auch. Ja. Und auch wenn er gute Leute hat, also wir machen Termine im Versicherungsbereich und wenn da wirklich gute Leute sind, dann trickst du immer rum und er kennt das einfach nicht, dass die Leute wirklich die gute Arbeit machen, auch gut bezahlt werden müssen. Dass diese Leute wirklich auch Geld brauchen und laufen, wenn er vernünftig bezahlen würde, aber... Und du gehst davon aus, dass der Laden insofern gut läuft und bei ihm kommt das Geld rein? Richtig, bei ihm wird das Geld reinkommen und... Und er könnte es eigentlich, rein theoretisch, könnte er es auch zahlen. Es ist kein armer Mann, der da in den Schulden hängt. Ja, das ist so eine Sache. Das weißt du nicht. Ja, das weiß man nicht. Ich würde davon ausgehen, wenn das wirklich vernünftig laufen würde, wenn da wirklich eine vernünftige Person hinterstehen würde, würde das Ganze laufen. Aber er kann mit dem Geld einfach nicht umgehen. So, habe ich daran gesehen, Domian, er kauft sich ein Auto. Ist ja auch, also ich bin ja auch menschlich so, dass ich sage, okay, er hat eine kranke Mutter und einen kranken Vater, die wirklich schon über 90 sind. Die Mutter ist jetzt verstorben und lag 3-4 Monate im Sterben. Und da ist man ja auch nicht derjenige, der sagt, okay, du musst da hinkommen ins Krankenhaus, du brauchst ein Auto und so weiter und so fort. Ist ja auch kein Problem, dass man da sagt, okay. Auf was willst du jetzt hinaus? Dass er sich ein Auto gekauft hat oder was? Er hat sich ein Auto gekauft, damit er die Mutter versorgen kann, damit er den Vater versorgen kann. Wenn du, lass mal die privaten Sachen raus, so tragisch die auch sind, aber er ist Arbeitgeber und er muss sich ordentlich um seine Mitarbeiter kümmern, egal wie seine privaten Verhältnisse sind. So, wie reagiert ihr denn, wenn du oder wenn du zusammen mit den Kollegen zu ihm, wenn ihr zu ihm geht und das einfordert? Ja, er sagt halt, ja, das kann ich verstehen, die und die Leute haben gut gearbeitet, die brauchen ihr Geld, aber das war's dann auch. Es passiert nichts. Sind denn da auch Leute bei den Kollegen, die schon länger bei ihm arbeiten? Als du, länger als du? Ich hatte eine Kollegin, die länger gearbeitet hat als ich und die hat dann gekündigt, weil das Geld verspätet kam. Ja, also das Problem gab es schon immer und immer wieder. Ja, leider habe ich das zu spät gemerkt. Und die anderen sind alle auch so frisch angestellt wie du? Ja. Ach so. Er sucht sich immer neue Leute und sucht sich immer neue Leute halt, die sagen, okay, ich mach das mit, ich guck mir das mal an. Aber Tobias, du hast ja schon einen Anwalt eingeschaltet, der hat dir jetzt erklärt, was du da machen kannst. Das würde ich mir gar nicht lange angucken. Dann wäre ich da wieder weg bei dem Kerl. Ja, letztendlich ist das Problem, ich bin halt relativ, ich habe meine Ausbildung gemacht und danach bin ich ja angefangen und letztendlich habe ich ja eine eigene Wohnung und ein eigenes Auto und so weiter und ich muss ja irgendwie meinen eigenen Lebensunterhalt finanzieren. Ja gut, aber wenn er dich nicht bezahlt, kannst du es auch nicht von deinem Lohn finanzieren. Dann das ist ja, Problem ist ja, er zahlt ja dann, wenn ich ihm sage, okay, hier und hier, ja, gut. Das ist zu bezahlen. Okay, aber das ist ja das kein... Das muss ich jetzt machen. Verstehe, aber das ist ja kein Dauerzustand, Tobias. Dann ist doch einmal mal ein krasser Schnitt wahrscheinlich klüger und sich schnell um was anderes zu bemühen, als dieses Hin und Her und dieses Hin und Her. Offensichtlich scheint da ja System bei dem hinter zu stehen und nicht einfach irgendwie eine Nachlässigkeit. Das ist das Problem. Und das nächste Problem ist ja, mittlerweile hat er mich so weit reingerissen, dass er gesagt hat, okay, hier und hier, die und die Produkte musst du bestellen für seine zweite Firma, die er hat. Und diese zweite Firma, die er hat, ist halt auf freiberuflicher Basis. Da hat er halt gesagt, okay, das und das, die Produkte musst du bestellen. Mittlerweile habe ich selbst 1600 Euro Schulden. Ja, das solltest du natürlich dann nicht machen, auf deine Kosten bestellen. Ja, aber das hat man halt, also das habe ich halt persönlich gemacht. Weil ich dachte, ja, okay, das ist eine Chance für dich, wo du mit weiterkommen kannst und so weiter. Aber letztendlich ist es so, ich komme da nicht wieder raus. Ja, deswegen sage ich ja, du musst jetzt schnell da auch Konsequenzen ziehen, sonst zieht dich das immer mehr noch rein. Du hast ja jetzt diese Schulden schon, da steht noch Geld aus. Ich würde jetzt so schnell wie möglich mir die Fühler rausstrecken nach einer anderen Arbeit und da gehen. Was soll man da noch groß reden? Klar. Ne? Was das auf jeden Fall. Ja. Aber, lass dich von dem Anwalt beraten, wie du es am klügsten machst mit dem Rausgehen und dann geh. Was will man noch sagen? Ja, also da bin ich ganz auf deiner Seite. Und ich bin froh, dass du einen Anwalt hast. Der kann dir dann noch natürlich genauere Sachen sagen, als wir dir das natürlich sagen könnten. Ja. Tobias, das dann viel Glück. Fall. Dann geh raus da und dann wünsche ich dir, dass du bald einen guten Chef findest und eine gute Firma, wo du auch ordentlich bezahlt wirst. Ja, auf jeden Fall. Toi, toi, toi, alles Gute. Ja, danke, Domian, erstmal. Tschüss, Tobias, ciao. Ciao. Und weiter geht's mit der Anja. Anja ist 40. Guten Morgen, Anja. Ja, hi. Hallo, Anja. Ich möchte nochmal Bezug nehmen auf Regina. Und ihre Tochter. Ja, die Tochter, die sich das Leben genommen hat. Ich habe echt einen riesen dicken Kloß im Hals. Es tut mir auch unendlich leid für Regina. Mhm. Und was ihr jetzt noch bevorsteht. Allerdings kenne ich einen Fall, da ist eben auch ein anderer Mensch einem Zugführer vor die Scheibe geflogen. Mhm. Und der hat sich dann vor 18 Monaten etwa das Leben genommen. Der Zugführer? Ja. Weil er damit nicht zurechtgekommen ist? Ja, weil irgendwie kam er damit nicht klar. Und es ist in der Tat eine sehr, sehr furchtbare Form der Selbsttötung, wenn man einen anderen Menschen mit reinzieht. Ja, es ist... weiß nicht. Deshalb sagtest du auch gerade, hast du einen Kloß im Hals. Ja, weil... ich kannte ihn halt und wie gut kanntest du ihn? Ziemlich gut. Ihr wart befreundet? Ja. Oder mehr? Nee, eher mit dem Sohn. Also du warst mit dem Sohn von ihm befreundet? Befreundet, genau. Mhm. Mhm. Und aber der hat sich dann eben, weil ihm sowas auch passiert ist, das Leben genommen und darum, wenn sich schon jemand selbst irgendwie umbringt oder umbringen möchte, bitte nicht vor den Zug schmeißen. Das Schlimme ist ja, dass die Menschen, die das machen, oder viele Menschen, die das machen, ich vermute, dass es im Fall von der Tochter von der Regina auch war, dass die so sehr in der Dunkelheit schon sind, in der Depression, in der Verzweiflung, dass sie, ich gehe mal davon aus, dass sie das gar nicht ermessen, was sie da tun, dass sie auch noch einen anderen Menschen mit reinreiten. Ich glaube nicht, dass das Menschen sind, die ganz, ganz sachlich und klar jetzt diesen Vorfall überblicken. Ich will es nicht unbedingt entschuldigen, aber man kann es sicherlich erklären, dass sie das aus einer großen Not heraus tun. Ja, mag sein, kann sein. Aber ich denke mal, es ist dem anderen gegenüber unfair. Ja, natürlich, gar keine Frage. Hast du mit dem Mann damals noch reden können nach dem Vorfall? Ja, kurz. Wie hat er das denn so erzählt? Ja. Der hat da gar nicht drüber geredet, nicht groß. Der ist dann freigestellt worden, krankgeschrieben worden, irgendwann in Ruhestand und ja, dann war es halt. Ich hatte ja hier in dieser Sendung auch schon oft Fahrer von Lokomotiven oder von Zügen, denen das passiert ist, die mir das erzählt haben. Einige haben sich wieder gefangen danach, es gab aber auch welche, die dann ihren Dienst suspendieren mussten und für viele Jahre dann seelisch sehr schwer erkrankt. Ja, ja. Nee, ich denke mal, gut, vielleicht stand bei dem auch familiär noch was im Hintergrund, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Aber Tatsache ist, er ist dann, er hat sich erhängt und wurde dann von seinem Sohn auf dem Dachboden gefunden. Von seinem Sohn? Ja. Was ja auch alles ganz schrecklich ist. Wir haben ja den prominenten Fall vor einigen Jahren von Robert Enke gehabt, der das ja genauso gemacht hat. Und da wurde ja auch viel darüber diskutiert. Darf man das? Ja, die Frage lässt sich natürlich so nicht beantworten. Nee, klar, nein. Ich meine, ich bin kein Hannover 96-Fan. Ich spiele eher in der zweiten Liga, aber das war echt ein Schock und es hat irgendwie auch niemand verstanden, warum ich hier heulenderweise der Trauerfeier vom Fernseher beigewohnt habe. Also dein Anliegen war, Anja, irgendwie nochmal darauf hinzuweisen, dass man, wenn man sich das Leben nimmt, auf diese Art und Weise immer einen anderen Menschen mit in irgendeiner auch wieder anderen Weise reinzieht ins Unglück. Richtig. Ja, das stimmt natürlich. Also ich finde es, wie gesagt, ein Stück weit unfair.